Father in heaven, we thank you for this night. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Bless these words to our hearts. Segne diese Worte in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, turn to Luke chapter 12. Blätter zu Lukas 12. As a few of you have known or know, so wie einige von euch wissen, my wife and I are looking to buy an apartment. Halten meine Frau und ich Ausschau, um ein Apartment zu kaufen, and eine Wohnung. Yeah. Say that again. As some of you know, so wie manche von euch schon wissen, my wife and I are looking to buy an apartment. Halten meine Frau und ich Ausschau, um eine Wohnung zu kaufen. And we've been renting an apartment for almost 18 years. Und wir haben nun eine Wohnung seit ca. 18 Jahren gemietet. And we pay a very high price. And wir zahlen da sehr viel Miete. By now we could have owned the apartment, but und jetzt hätten wir diese Wohnung bereits in unserem Eigentum. Someone suggested us that we would ask Mary's mom for some help. Also hat uns jemand vorgeschlagen, ob wir nicht die Mutter von der Mary bitten könnten, uns zu helfen. And we did. Und wir haben das she gemacht. Graciously offered help. Und sie hat uns dann sehr großzügig Hilfe angeboten. And with a certain amount of money for a down payment, und mit einer gewissen Summe eben, you begin to think of possibilities. Fangst du dann an, über gewisse Möglichkeiten nachzudenken. Confronted with something that you've never been confronted with before. Und du bist plötzlich mit etwas konfrontiert, mit dem du zuvor noch nie like konfrontiert warst. Buying something. Zum Beispiel etwas zu kaufen. Besides a car, nämlich neben einem Auto noch, your mind begins to think a lot. Und da beginnst du viel zu denken. And you begin to think 20 years ahead. Und du denkst auch 20 Jahre im Voraus. The finance man gets you to think 25 years ahead. Und der Finanzberater, er bringt dich dazu, 25 Jahre nach vorne zu denken. The finance man says, you can do this. Und der Finanzberater sagt dann, du kannst das machen. We can do this. Wir können das machen. And he starts to stretch you. Und er beginnt dich da ein wenig zu eigentlich wohin zu drängen oder zu drängen, wohin du eigentlich gar nicht möchtest. And I had a verse in my mind. Und ich hatte einen Vers im Kopf last month, im letzten Monat, to guard my mind, damit meine Gedanken geschützt werden. And it was this verse in Luke 12. Und es war folgender Vers im Lukas 12. But we'll start. It's in verse 15, but we'll start with 13. Ja, es ist der Vers 15, aber wir werden bei Vers 13 anfangen. Someone in the crowd said to him, that is Jesus. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, also dass es Jesus ist. Teacher, er sagte, Lehrer, tell my brother to divide the family inheritance with me. Sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. How many people have I talked to that are confronted with the same problem? Mit wie vielen Leuten habe ich schon gesprochen, die mit dem gleichen right. Problem konfrontiert like family inheritance is a big problem. Nämlich das Familienerbe, right. Das ist ein großes Problem. I mean, every family I've talked to where the mother or father have died. Bei jeder Familie, mit der ich noch gesprochen habe, wo Vater oder Mutter gestorben sind, turn into a war, da schien das wie in einen Krieg zu gehen. Just so that things are fair. Einfach, dass die Dinge da fair ablaufen. Because chances are out of three or four or five children, weil die Möglichkeiten, wenn es da drei oder vier Kinder gibt, especially if there's more, oder fünf und wenn es da be mehr one sind, person who's really out for himself. Das ist sehr wahrscheinlich, dass dann ein Mensch darunter ist, der sehr auf sich selber schaut. Now in this situation, I would imagine that the older brother has received the inheritance. Und in dieser Situation nehme ich mal an, dass der ältere Bruder das Erbteil schon erhalten hat. Which is completely his right. Und das ist auch sein Recht. And one of the younger brothers comes to the Lord. Und einer der jüngeren Brüder kommt nun zum Herrn. And the older brother may be in the midst there somewhere. Und einer dieser ältere Bruder ist vielleicht da mittendrin in der Menge. Following the Lord. Er folgt ihm auch. And the younger brother sees an advantage. Und der jüngere Bruder sieht nun einen Vorteil. And he comes to the Lord. Und kommt zum Herrn. And maybe even points to his brother. Und er zeigt vielleicht sogar mit dem Finger auf seinen Bruder. Or the Lord recognizes who the brother is. Oder der Herr erkennt, wer nun dieser Bruder ist. And he says, Lord, or teacher, und er sagt dann, Lehrer, tell my brother, sage meinem Bruder, to divide the family inheritance with me. Dass er das Erbe mit mir teile. I mean, he's got everything, and I didn't get anything. Ich meine, er hat alles bekommen, und ich habe nichts bekommen. I mean, he's the older brother and got the whole thing. Er ist der ältere Bruder, und er hat alles bekommen. And I'm one of the younger brothers, didn't get anything. Und ich, einer der jüngeren Brüder, ich habe gar nichts bekommen. I mean, that's fair. Ist das fair? I mean, that is fair, right? Das ist fair. Then he said to him. Und dann sagte okay, er zu ihm. I'll speak to your brother. Where is he? Ich werde mit deinem Bruder sprechen. Wo ist er denn? Hey, come here. Hey, komm her da. Joshua, come here. Joshua, komm her. How much money did you get from your dad? Wie viel Geld hast du erhalten von deinem Vater? You didn't share it with your brother? Hast du nichts deinem Bruder davon abgegeben? Didn't you hear what I say about love your neighbor as yourself? Hast du denn nicht gehört, was ich gesagt habe über die Nächstenliebe? Hey, share with your brother. Du, teil doch etwas mit deinem Bruder. That's not what he said. Nein, aber das heißt es hier nicht. It said, but he said to him, da heißt es, er sprach aber zu man, ihm, Mensch, who appointed me a judge or arbitrator over you? Wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? The you is plural. Und da ist die Mehrzahlform angesprochen. Then he said to them, er sprach aber zu ihnen, beware, seht zu, and be on your guard, und hütet euch against every form of greed, vor aller Habsucht. For not even when one has an abundance does his life consist of his possessions. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Beware. Hütet euch davor. And be on your guard. Und seht zu. Against every form of greed. Dass euch vor aller Habsucht hütet. Right away it tells me that there's many forms of greed. Gleich vorweg, das sagt mir, dass es viele Formen von Habsucht gibt. Right. Greed, what is greed? Was ist die Habsucht? Someone said it's the unnecessary necessities. Jemand hat gesagt, das sind nicht notwendige Notwendigkeiten. It's Mark Twain. Das war der Mark Twain. I think it's anything outside of God's will for my life. Ich glaube, es handelt sich dabei um alles außerhalb des Willens Gottes für There's mein Leben. A basis to greed. Es gibt eine Art Grundlage für die Habgier. And if you keep your finger there, because we're coming right back. Und halte da den Finger dort, wir werden gleich zurückkommen. Turn to the book of Hebrews, chapter 13. Blätter zum Hebräerbrief, Kapitel 13. Greed. Habgier. Starting with verse 1. Chapter 13. Kapitel 13, Vers 1. Let love of the brethren continue. Die Bruderliebe bleibe. Do not neglect to show hospitality to strangers. Die Gastfreundschaft vergesst nicht. For by this some have entertained angels without knowing it. Denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. That's another message. Das ist aber eine andere Botschaft. Remember the prisoners as though in prison with them. Gedenkt der Gefangenen als Mitgefangene. And those who are ill-treated, since you yourselves also are in the body. Derer, die geplagt werden, als solche, die auch selbst im Leib sind. Marriage is to be held in honor among all. Die Ehe sei ehrbar in allem. And the marriage bed is to be undefiled. Und das Ehebett unbefleckt. For fornicators, denn Unzüchtige, that is people who are not married but living together, damit ist gemeint Leute, die nicht verheiratet sind, aber zusammenleben. And adulterers, und Ehebrecher, that means someone who's living with someone else who's married to someone else, if you can understand that. Also das bedeutet, dass jemand mit jemand zusammenlebt, der mit jemand anderem verheiratet ist. God will judge. Die wird Gott richten. Verse 5. Vers 5. Make sure that your character is free from the love of money. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Here it is. Nun kommt's. Being content with what you have. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. For he himself has said. Denn er hat gesagt, I will never desert you. Ich will dich nicht aufgeben. Nor will I ever forsake you. Und dich nicht verlassen. Now Kenneth Wüst, a Greek scholar, nun der Kenneth Wüst, der sagt Folgendes, ein griechischer Schriftgelehrter, and the amplified version of the Bible, und auch in der erweiterten Version der Bibel says this, Folgendes, that never is a triple negative. Dieses niemals ist ein dreifaches negatives so Ausdruck. The amplified reads this, also in der erweiterten Bibel heißt es da Folgendes, I will not, ich werde dich nicht. I will not. Ich werde dich nicht. I will not. Ich werde dich nicht. In any degree leave you. In keinster Weise aufgeben. Helpless nor forsaken. Werde dich nicht hilflos lassen und auch nicht dich verlassen. Nor let you down. werde ich auch nicht da irgendwie runtermachen. I will never, no, never, no, never leave you, nor niemals, forsake you. Niemals, niemals werde ich dich aufgeben, niemals werde ich dich verlassen. This is the basis of contentment. Und das ist die Grundlage von unserer Zufriedenheit. The basis of greed, die Grundlage für die Habgier, is that I don't believe that God will provide for me. Ist, dass ich nicht daran glaube, dass Gott für mich vorsorgen wird. Or I don't believe he can provide for me. Oder dass ich nicht daran glaube, dass er es kann. It says, I will never leave you. Das heißt, ich werde dich niemals aufgeben. There's no condition on it. Da gibt's keine Bedingung damit. He didn't say, I will never leave you if you don't sin. Da heißt nicht, ich werde dich niemals verlassen, wenn du nicht sündigst. I will never leave you if you live perfectly. Ich werde dich niemals verlassen, wenn du vollkommen lebst. He said, I will never leave you. Da heißt, ich werde dich niemals verlassen. Here's some 2 million Israelites in the wilderness. Da sind 2 Millionen, circa 2 Millionen Israeliten in der Wüste. In Rebellion. Sie sind in Auflehnung, unbelief, im Unglauben, complaining, sie beklagen sich, unthankful, undankbar, bitter, verbittert. Every imaginable thing in the heart was there. Alles nur Vorstellbare hat man da in ihren Herzen gefunden. They so displeased God, sie haben Gott so missfallen, that he swore in his anger, dass er in seinem Zorn schwur, not one of them, nicht einer von except ihnen, Joshua and Caleb will enter the promised land. Außer Joshua und Caleb, sie werden in das verheißene Land kommen. But in Deuteronomy 2:7, aber im 5. Buch Mose 2:7, states, da heißt es, these 2 million or so people, und diese circa 2 Millionen Menschen, or half million and a half, oder 1,5 Millionen, rebellious, unbelieving, unthankful, wicked people. Rebellische, ungläubige und undankbare böse Menschen. Never lacked one thing. Diesen hat niemals irgendetwas auch nur gemangelt. He never forsook them. Er hat sie niemals verlassen. Never. He was with them all the way. Er war bei ihnen die ganze Zeit über. You have to understand the nature of God. Ihr müsst einfach das Wesen Gottes begreifen. If we're going to understand wenn wir verstehen what it means sollen, to be content. Was es bedeutet, zufrieden zu sein. Because if I'm cloudy or confused about the nature of God, weil wenn das für mich irgendwie unklar oder wenn ich darüber verwirrt bin, I'm going to begin was Gott to ist, think, dann fange ich zu denken an, but maybe in 20 years I won't be worthy. Aber vielleicht werde ich in 20 Jahren nicht mehr wert geachtet werden. Ich meine, ich fühle mich jetzt nicht wertvoll. See, suddenly, und plötzlich the character of God is undermined, wird das Wesen Gottes da unterminiert. And there's a place for greed. Und es beginnt ein, oder es ist ein Platz da für die Habgier. And that means, und das bedeutet, I've got to save as much as I can. Ich muss einfach so viel jetzt sparen und erlangen, so viel greed ich kann. Greed means measure my life. Habgier bedeutet, messe du mein Leben. By what I keep. An dem, was ich behalte. That's greed. Das ist Habgier. I'm as rich. Ich bin so reich. As what I can keep. Wie viel ich mir zurückhalten kann. I don't want to tell anybody what I secretly have. Ich möchte gar niemand sagen, wie viel ich da im Geheimen I mean, habe. Everybody takes care of themselves, right? Es kümmert sich doch jeder um sich selbst. I mean, da? Let's face it. Love your neighbor as yourself. Genau an. Liebe den Nächsten so wie dich selbst. Of course. Ja, sicherlich. To a degree. Ja, bis zu einem gewissen Grad. But basically, it's every man for himself. Aber im Grunde genommen steht doch jeder für sich alleine da. I mean, I'll give God a tip here and there. Ja, hin und wieder gebe ich Gott schon ein Trinkgeld. He deserves something. He's good. Er verdient schon etwas. Er he's ist gut. A wonderful waiter. Er ist ein wunderbarer Kellner. And he serves me wonderfully. Und er dient mir sehr. And sometimes großartig. I'll say, God, you're so good here. Keep this for yourself. Und manches Mal sage ich, Gott, du bist so wunderbar. Das ist für dich. Give him a little Trinkgeld and he'll be happy. Ich gebe ihm ein bisschen Trinkgeld und er wird schon greed, zufrieden sein. Greed. Habgier. Measure my life by what I can keep. Mein Leben daran messen, wie viel ich behalten kann. Contentment. Zufriedenheit. Measure my life. Mein Leben daran messen, by what I can give away. An dem, was ich weggeben kann. Wow. Let's read the story. Lesen wir die Geschichte. Luke chapter 12. In Lukas 12. Verse 16. Vers 16. And he told them a parable, saying, Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: The land of a rich man was very productive. Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. And he began reasoning to himself. Und er überlegte bei sich selbst. Saying, "What shall I do?" Und sprach: Was soll ich tun? Since I have no place to store my crops. Denn ich habe nichts, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. What shall I do? Und er sagt: Was soll ich tun? Give it away. Ja, gib es weg. Gib es weiter. Bless somebody. Segne jemand. Start a charity fund. Beginne mit einem Wohltätigkeitswerk. Help someone who's unfortunate. Hilf jemand, der weniger Wohlstand hat. Recognize that your prosperity und erkenne, dass dein Wohlstand is a result of his grace. Ein Resultat seiner Gnade ist. Bless somebody. Segne jemand. He wasn't thinking like that. Aber so dachte er nicht. Then he said, und dann sagte er: This is what I will do. Dies will ich tun. I will tear down my barns. Ich will meine Scheunen niederreißen. And build larger ones. Und größere bauen. And there I will store all, not most, but all of my grain. Und will dahin all, nicht nur das meiste, sondern all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und meine Güter. And I will say to my soul, und ich will zu meiner Seele sagen: Soul, Seele, you have many goods, du hast viele Güter, laid up for many years to come, liegen auf viele Jahre. Take your ease, ruhe aus. Eat, drink and be merry. Iss, trink, sei fröhlich. But God said to him, Gott aber sprach zu ihm: You fool. Du Tor. You fool. Du Tor. This very night, in dieser Nacht, your soul is required of you. Wird man deine Seele von dir fordern. And now, who will own what you have prepared? Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So is the man who stores up treasure for himself. So ist der, für sich Schätze sammelt. And is not rich toward God. Und nicht reich ist im Blick auf Gott. Rich toward God. Reich im Blick auf Gott. The opposite of greed. Das Gegenteil der Habgier. Right? Greed. Habgier. Measure my life by what I possess. Ich messe mein Leben an dem, was ich besitze. Godly contentment. Göttliche Zufriedenheit. Measure my life by what I give away. Ich messe mein Leben an dem, was ich weitergeben kann. We were in Budapest for the last conference. Als wir das letzte Mal in Budapest waren bei der Konferenz, all the pastors got to go to the front. Und da mussten alle Pastoren nach vorne kommen. To receive their map, you know, missions map. Und da hatten sie so eine Missions Mappe. Then I was called and und dann wurde auch ich vorgerufen. I walked up to the front, bin nach vorne gegangen. And I got an applause. Hab dann Applaus erhalten. And I came back, sat down. Bin zurückgekommen und habe mich hingesetzt. Then Dragon came up to me after. Dann ist der Dragon nachher zu mir gekommen. And he put his arm around me. Hat seinen Arm um meine Schultern and he gelegt. Says, "Did you hear how they applauded?" Und hat gesagt: "Hast du gehört, wie sehr sie dir applaudiert haben?" And I thought, und ich habe mir gedacht: "Yeah, but why?" Ja, aber warum? And then it struck me. Und dann hat es mich irgendwie getroffen. All those people that were there. Alle die Menschen, die dort waren, that had applauded, die applaudierten, were all the people that we had taken offerings for, waren all die Menschen, für die wir immer Spenden eingenommen hatten. Christmas offerings, es war Weihnachtsspenden, Easter offerings, Osternspenden, buying things from the church konto for this team. Einfach für dieses Team haben wir Dinge gekauft vom Kirchenkonto. Do you know how many mishpults I've bought from the music account for different churches? Wisst ihr, wie viele Mischpulte ich für die Musik gekauft habe in verschiedensten Gemeinden der Welt? I had three of them in my car. Als ich nach Budapest gefahren bin, hatte ich drei davon in meinem Auto. I gave one to each church in the Ukraine. Und jeder Gemeinde in der Ukraine habe ich and eines solches gegeben. Und habe gesagt, das ist von unserer then Gemeinde. I called up Mike. Dann habe ich den Mike angerufen und habe gesagt: Go Mike, to the music store and buy two more speakers. Hab gesagt, geh in das Musikgeschäft und kauf noch zwei Lautsprecher. Bring them down. Und bring sie hier runter nach Budapest. Giving. Weitergeben. Like measure our life by what we can give. Unser Leben daran messen, wie viel wir weitergeben können. Versus greed. gegenübergestellt der Habgier. Measure my life by what I possess. Mein Leben daran zu messen, was ich besitze. We need to possess certain things. Wir brauchen gewisse Dinge. We need to function. Wir müssen funktionieren. But happy is the man who can discern. Aber glücklich ist der Mensch, der da unterscheiden kann. When enough is enough. Wann es genug ist. And when I'm more than blessed. Und wenn ich mehr als bloß gesegnet and when bin. It's time to give something away. Und wenn es Zeit ist, einfach etwas weiterzugeben. I've been so blessed in the past. Ich wurde so gesegnet in der Vergangenheit. I think people have given us 4 of the 7 cars that we owned. Ich glaube, in der Vergangenheit haben uns die Leute 4 der 7 Autos, die wir besaßen, geschenkt. I went over to somebody's house for dinner. Ich bin bei jemand zum Abendessen eingeladen gewesen. The husband said, und der Ehemann hat gesagt, to your car? Kann ich mal die Schlüssel von deinem Auto sehen? Said, sure, here. Und ich habe gesagt, ja, sicher. And da. He proceeded to take the key off the keychain. He proceeded to und er ist dann weiter take the key off the keychain. Er hat den Schlüssel runtergenommen von der Schlüsselkette. What are you doing? Und ich habe gesagt, was machst du denn? And he proceeded to put another key on the keychain. Und er hat dann weitergetan und hat einen anderen Schlüssel auf diese Schlüsselanhänger draufgetan. Ich habe gesagt, was machst du denn? You will never drive your car again. Und er hat dann gesagt, dieser Mensch, du wirst dein Auto niemals wieder fahren. Because I'm going to drive it right off a cliff. Ich werde es jetzt gleich da hinunterstürzen irgendwo bei einer Klippe. I never drove that car again. Ich habe dieses Auto auch niemals mehr dann because weitergefahren. He handed me the keys to his car. Er hat mir dann den Schlüssel übergeben von seinem Auto. And he said, my car is now yours. Und er hat gesagt, mein Auto gehört nun said, dir. How much? He said, und ich habe gesagt, wie viel kostet es? Nothing. Und er hat gesagt, nichts. It's nothing. Nichts. Or it's nothing. Nichts oder nichts. I mean, someone else did the same thing. Und jemand anderer hat genau das gleiche getan. 17 years ago. Vor 17 Jahren. Someone handed me the key to their car. Jemand hat mir seinen Autoschlüssel übergeben. They said, I can't give it to you. I'm going to sell it to you. Und er hat gesagt, ich kann dir nicht schenken, ich muss ihn dir verkaufen. So they put one shilling on the Kaufvertrag. Also one ist dann am Kaufvertrag gestanden ein Schilling. And they signed the car over to me. Und dann wurde mir das Auto überschrieben. The fun of measuring your life by what you can give. Die Freude, die du daran hast, indem du dein Leben daran misst, was du going weitergeben kannst. Zu einem Seminar zu gehen and loading your pockets with $20 bills. Und deine Taschen voll mit 20 Dollar Scheinen zu haben. Yeah, about 10 or 15 of them, 10 you know? Oder 15 davon. And looking for poor people from Eastern Europe. Und einfach nach armen Menschen aus Osteuropa Ausschau halten. I remember when we took the offering for the Ukraine at the country ball. Ich erinnere mich noch daran, wie wir eine Spende eingehoben haben für die Ukraine beim Country Ball. And it came out to be what was it? 100 just 130 euro. Und da sind so 130 Euro dabei rausgekommen. And I went to Budapest with the 130 in my pocket. Und ich bin mit diesen 130 Euro dann nach Budapest gefahren and zur Konferenz. And one of the Ukrainian pastors said to me. Und einer der ukrainischen Pastoren hat zu mir gesagt, we can sit down and just speak for a while. Denkst du, hast du Zeit, kurz dich mit mir hinzusetzen und über etwas zu sprechen? We sat down and he started talking. Wir haben uns da hingesetzt, er hat begonnen zu sprechen. I said, do you have any needs? Und ich habe ihn gefragt, habt ihr irgendwelche he Nöte? Says, I have a need, yeah. Er hat gesagt, ja, ich habe eine Not. I need a mixer and I need ich brauche einen Mischpult und ich brauche auch Lautsprecher, ganz dringend. I said, how much will it cost? Und ich habe ihn gefragt, wie viel werden sie kosten? About $100. Ja, vielleicht $100. I said, you need any microphones or something? Or brauchst du irgendwelche Mikrofone oder cables? Sonst was? Oder Kabel? He said, yeah. Er hat gesagt, ja. I told him the story, and when I put the 130 euro on the table, his eyes turned into ping pong balls. Und ich habe ihm dann diese Geschichte erzählt und habe die 130 Euro auf den Tisch gelegt und er hat ganz große Augen bekommen. Who were applauding. Und diese Menschen hatten den Applaus gegeben. What is it worth? Was ist es wert? To live for myself. Für mich selbst zu leben. And not beware of greed. Und mir nicht bewusst zu sein der Habgier. Versus using productivity, nämlich die Produktivität zu benutzen, for the kingdom, für das Königreich, like it says in Luke 16, so wie es in Lukas 16 heißt, to make friends for eternity, nämlich sich Freunde zu schaffen in der Ewigkeit. Beware of greed. Habt Acht vor der Habgier. Greed is anything that is not God's plan for me. Die Habgier ist alles, was nicht im Plane Gottes für mich ist. Some people will say this. Und manche Menschen werden Folgendes dazu sagen. Well, I'm planning. Nun, ich plane. So that I can be independent. So dass ich unabhängig sein kann. But is independence God's plan? Aber ist die Unabhängigkeit im Plan Gottes? Independent from who? Unabhängig wovon? From everybody? Von wem? Von jemand? The von church allen? Is interdependent. Die Gemeinde hängt untereinander von so sich don't ab. Plan to be too independent. Also plane nicht zu sehr unabhängig zu and sein. Maybe independent from God? Und vielleicht unabhängig von Gott? Jeremiah 17. Jeremia 17. Our hearts are desperately wicked. Unsere Herzen sind grundlegend böse. Because it says in verse 6 and 7. In Vers 6 und 7. That there are people who think they're trusting God but are not. Es heißt, da gibt es Menschen, die glauben, Gott zu vertrauen, aber sie tun es nicht. In verse 5 of Jeremiah 17. Und im Vers 5 von Jeremia 17 heißt es: Cursed is the man who trusts in his right arm. Verflucht ist der Mensch, der auf seine rechte vertraut. In the arm of the flesh. Cursed is he. Verflucht ist er, der auf seine Kraft im Fleisch so vertraut. So in my pursuits. Also in meinen Wahrnehmungen. To be independently. Und Bestrebungen unabhängig zu sein. Supported. Und, zwar, and I've wrestled with this for years, und ich habe mich jahrelang damit abgemüht, because I don't want to be a bother to anybody. Ich möchte einfach niemanden wirklich zur Last fallen. I want to come and go as I please. Ich möchte kommen und auch gehen, so wie es mir in gefällt. The plan of God. Im Plan Gottes. And God says, that's a good one. Und Gott hat gesagt, das ist super. One. Das ist wirklich gut. Oh please, God, please. Also bitte Gott, just bitte. Let me have financial independence. Lass mich doch finanziell unabhängig sein. So I'm never dependent on another person again. Dass ich niemals mehr von jemand anderem please, abhängig sein werde. I'll serve you with all my heart. Ich werde dir mit ganzem Herzen dienen. Yeah, sure you will. Ja, sicherlich wirst du. You don't know your heart. Du kennst dein Herz. You'll be gone so fast. Du bist so schnell jetzt, du wirst so schnell weg sein. I'm protecting you. Ich beschütze dich. I'm making you interdependent on people. Ich mache dich abhängig von anderen. Interdependent. Und zwar gegenseitig, people wechselseitige dependent Abhängigkeit. On you and you dependent on them. Das heißt, Leute hängen von dir ab, aber du hängst auch von ihnen ab. And you dependent on me. Und du hängst von mir ab. And we will be doing miracles all the way down the road. Und wir werden Wunder über Wunder erleben, den ganzen Weg and lang. You will never grow independent of me. Und du wirst niemals von mir unabhängig sein. Because I will always cause you. Weil ich dich immer in my plan. In meinem Plan. To trust me. Dazu führe, mir zu vertrauen. But greed, aber Habsucht. Greed can look so spiritual. Habsucht, die kann so geistlich ausschauen. We can so easily justify it in the natural. Wir können das von unserer natürlichen Gesinnung her so leicht rechtfertigen. I just want to be able to help people. Ich möchte einfach in der Lage sein, anderen zu helfen. Do you understand? Verstehst du das? That's all I want to do. Das ist alles, was ich möchte. I don't want to be a bother to people. Ich möchte niemand zur Last fallen. I want to be in a position to help. Ich möchte in einer Position sein, wo ich jemand helfen kann. God says, you liar. Und Gott sagt, you liar. Du Lügner. You don't know your heart. Du kennst dein Herz nicht. My goodness, if I let you do what you want to do, you'd be gone. Meine Güte, wenn ich dich geschehen ließe, was du tun möchtest, dann wärst du schon weg. The deceitfulness of riches. Aber dieser Trug der Reichtümer. It's in Matthew chapter 13, Matthäus 13, verse 22. In Vers 22 says the seeds were sown on the soil. Da heißt es, die Samen waren gesät auf dem Boden. There were thorns. Kamen die Dornen. And these thorns began to choke the word. Und diese Dornen haben das Wort verschlungen. It's the cares of the world. Und zwar die Sorgen der Welt. And the deceitfulness of riches. Und diese Täuschung durch die Reichtümer. Greed. Habsucht. All forms of greed. Alle Formen von Habsucht. Greed that's obvious. Habsucht, die offenkundig ist. Greed that's not so obvious. Eine, die nicht so offenkundig little ist. Greed. So kleine Habsucht. Big greed. Große Habsucht. Material greed. Eine materielle Habgier. Emotional greed. Oder emotionale Habgier. Maybe the greed of maybe social greed. Vielleicht eine soziale Habsucht. Be nice if we could have a rap and think of every form of greed. Es wäre ganz nett, eine Gesprächsrunde dann zu haben und über alle verschiedenen Auswüchse der Habgier zu sprechen. Wicked hearts in the flesh to come up with every form right here. Ich glaube, wir haben da genügend böse Herzen im Fleisch, die some alle Formen raise kennen. Their hand and say, how about this form? Da würde jemand dann die Hand heben und würde sagen, wie wär's denn mit der Art der Habsucht? Wow, never thought of that one. Ah, die habe ich noch nie gedacht, ja. I think of it every day. Ich denke jeden Tag daran. Greed, all forms of greed. Also Habgier, alle verschiedenen Arten der Habgier. Measure my life. Miss mein Leben. By what I have. An dem, was ich besitze. You greedy thing, you greed. Ah, du habgieriger Mensch. Look what it says in 2 Corinthians chapter 9. Schaut mal, was es im 2. Korinther Kapitel 9 heißt. Watch, I love this. Schaut mal, das mag ich sehr. Verse 8. Vers 8. God is able to make all grace abound to you. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichend I zu geben. I will never, no, never, no, never leave you nor forsake you. Nein, niemals, niemals, niemals werde ich euch aufgeben oder verlassen. Don't think like someone who's going to be forsaken. Denkt nicht so wie jemand, der verlassen ist. Give. Gebt. Be generous. Seid großzügig. Trust me. Vertraut mir. Don't be so frightened and afraid. Und habt nicht solche Furcht und Angst. Be responsible with what I give you. Seid verantwortlich mit dem, was ich euch gebe. Discern what is enough. Und erkennt, was genug and ist. Give. Und gebt weiter. Because the more you give, weil je mehr ihr gebt, the more we give, je mehr wir geben, the more God can trust us. Umso mehr kann Gott right? uns anvertrauen. Giving. Geben. Is a discipline. Das ist eine Art Disziplin. And if we don't give when we don't have, we surely won't give when we do. Und wenn wir nicht geben, wenn wir nichts haben, dann werden wir sicherlich nicht geben, wenn wir etwas haben. Who are the people who give the least? Welche sind die Leute, die am wenigsten geben? I guarantee you, the people who give the least in the offerings on Sunday are the wealthiest people. Ich garantiere euch, dass die Menschen am wenigsten in die Spende geben am Sonntag, die das meiste haben. Except for a few. Mit ein paar Ausnahmen. Except for a few. Mit ein paar Ausnahmen. Who are spiritual. Die geistlich sind. But overall, it's the rich people. Aber es sind die Reichen. You know, on the American nickel. Also ihr kennt den amerikanischen 5-Cent-Stück. It's got a buffalo on it. Da ist ein Buffalo, also ein Büffel drauf. And we say in America. Und wir sagen Folgendes in Amerika. That guy squeezes his nickel so tight. Der drückt seinen Nickel da so stark zusammen, that the buffalo grunts. Dass der Büffel schon schon stöhnt, genau. Greed. Habgier. It's interesting how some parents. Es ist schon interessant, wie manche Eltern. They don't give anything to their children until after they die. Ihren Kindern überhaupt nichts geben, erst nachdem sie dann gestorben sind. They should read the story. Die sollten diese Geschichte lesen. Do you know why? Wisst ihr warum? Because it means nothing after. Weil es nachher einfach nichts bedeutet. Nothing. Nichts. Because the only thing money is good for. Weil das einzige, wofür das Geld eigentlich gut ist, is as a vehicle to invest in someone's life. Ist eine Art Medium oder ein Mittel, um in das Leben von anderen zu investieren. If I give it after I die, what is that? Und wenn ich es dann gebe, nachdem ich gestorben bin, was soll I'm das? I'm gone. Ich bin weg. So hoop-de-doo. Na, was soll's? Right? But give it while you're alive. Na, gib es, während du noch lebst. Right? Verse 10 and we'll close. Vers 10 und wir schließen Now dann ab. He who supplies seed to the sower. 2 Corinthians 9:10. Ja. Der aber Samen darreicht dem Sämann. That's God. Das ist Gott. And bread for food. Und Brot zur Speise. But will supply and multiply your seed for sowing. Wird eure Saat darreichen und mehren. And increase the harvest of your righteousness. Und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. That's people. Das ist die Rede von Menschen. That's people when we get to the Bema seat. Das sind Leute, wenn wir dann zum Richterstuhl Christi And kommen God werden. Says, hey, now, C-E-G. Und Gott wird sagen, nun kommt ihr C-E-G dran. Those from 1984 to 2014, come forward. Die von 1984 bis 2014, kommt ihr hervor jetzt. CEG Vienna Generation 1, come forward. CEG Wien, die erste Generation, kommt And there we are, tretet the hervor. Reunion. Oh yeah. Und das sind oh wir yeah, alle here zusammen. We are. Da sind wir. Ja, CEG Generation 1, before the throne of God. Die CEG Generation Nummer 1, vor dem Thron And Gottes. Suddenly there's people applauding. Und plötzlich applaudieren die we Menschen. Think, who are these people applauding? Und wir fragen uns, wer sind denn die, die applaudieren? We're inquiring, why are they applauding? Und warum applaudieren sie? These are the people that got blessed by you. Das sind die Menschen, die Gott durch euch gesegnet hat. Don't you remember the Christmas offerings? Erinnert ihr euch nicht an die Spende, die zu Weihnachten eingehoben wurden? All the mixers, diesen Phone mit den Missionare und die ganzen, and the free cars, die ganzen Geschenke, and die Autos geschenkt wurden and und everything, das und jenes. The coat you gave. Und alles, was ihr gegeben habt. Really? Wirklich? Yes. Ja. It has increased. This is the harvest of your righteousness. Das hat sich vermehrt und das hier ist die Ernte eurer Gerechtigkeit. These are all your children. Das sind alles eure Kinder. This is all your fruit. Das ist alles eure Frucht. That's how it worked. Wow, so hat das funktioniert. Ja, so hat das funktioniert. Wow. Measure my life. Miss mein Leben by what I give away. An dem, was ich weitergebe. Not by what I keep. Nicht an dem, was ich behalte. This is so important. Und das ist so wichtig. We should go through our closets. Wir sollten da wirklich in unseren Kammern oder in Kästen schauen, Kleiderschränken schauen. And this one preacher in California does this. Ein Prediger in Kalifornien macht Folgendes. Whatever he has not worn in one year, was immer er auch ein Jahr lang nicht getragen hat, he gives away. Gibt er weiter. Measure my life by what I give. Miss mein Leben daran, was ich weitergebe. But this is expensive. Aber das ist was Teures. I mean, I haven't worn it, but do it 2 years. Nun, ich habe es jetzt nicht getragen. Aber dann machst du es auch 2 Jahre aus. I mean, I've got sweaters in my closet that I'm hoping the fashion comes back around. Ich habe das Sweater in meinem Schrank. Da hoffe ich, dass die Mode wieder darauf zurückkommt. I got like 15 nice sweaters in my closet. Ich habe da 15 wunderbare Sweater in meinem Schrank. And they're all outdated. I'm just hoping maybe the fashion will come back. Alle außer der Mode und ich hoffe, dass einfach das wieder zu tragen ist. Wow, where'd you get that from? Wo hast du das her? Yeah, I got it 15 years ago. That's where I got it from. Vor 15 Jahren habe ich das gekauft. How about this? Some people give it because it's out of fashion. Wie wär's mit dem? Manche geben, weil es eben nicht mehr in Mode ist. It's all out of fashion. Das ist ohnehin hey, alles give aus it der Mode. Away while it's still in fashion. Du, gib es weiter, während right? noch modisch ist. Right? Don't be ridiculous, but also, sei nicht lächerlich. Beware of every form of greed. Aber sei einfach vorsichtig in Bezug auf jede Form von Habgier. I love ties. Ich liebe Krawatten. I like ties. Ich liebe Krawatten. I got a nice collection of ties at home. Ich habe eine wirklich schöne Sammlung von Krawatten zu Hause. And one thing I do by faith. Aber eines, was ich immer im Glauben mache, is when a pastor from Eastern Europe comes over. Wenn dein Pastor kommt aus Osteuropa, I do a very painful thing. Mache eine sehr schmerzhafte Sache. I close my eyes, walk in my closet. Ich schließe meine Augen, greife in diesen Kasten hinein. And I pick out 5 nice ties. Und ich greife da 5 schöne Krawatten. Sometimes I do a spiritual thing. Manches Mal mache ich das geistlich. Sometimes I do not so spiritual. Manches Mal nicht so geistlich. I don't like this one anyway. Also, das mag ich ohnehin nicht, die gebe ich weiter. God says, you're not getting anything for that one. Ja, und Gott sagt, für die kriegst du aber nichts. Give him that one right there. Gib ihm die da, genau give him that da. One. Okay, give him that one. I don't want to give him that gib one. Gib ihm die, nein, die will ich nicht weitergeben. Ah, give him that one. Yeah, ah, gib ihm die auch. Ah, give him. I'll give him that one too. Ich gebe ihm die auch dazu. That one too. Die give him auch. That one too. Ja, gib ihm die auch dazu. Wow. Hey, you know what? God gives increase. I get more ties. Weißt du was? Gott vermehrt. Er gibt mir right? mehr Krawatten. I get more and I give away more and I get more and give away more. Je mehr ich weitergebe, umso mehr bekomme ich. Beware of greed. Also habt Acht vor der Habgier. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you tonight. Wir danken dir heute. That our lives are not measured by what we possess. Dass unser Leben nicht daran gemessen wird, an dem, was wir besitzen. But our lives are measured, sondern unsere Leben werden daran by what gemessen, we give, was wir weitergeben. As an expression of your love. Und zwar als Ausdruck deiner Liebe. And our lives are measured, und unsere Leben werden by the intimacy gemessen, we have with people, an der Vertrautheit und persönlichen Beziehung, die wir mit Menschen we haben. Und an der persönlichen Beziehung, die wir bless mit dir haben. To our hearts. Segne diese Gedanken in unseren Herzen. In, Jesus name we pray. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.